es mein, ja, wen ich meine, wisst ihr wohl. Ich meine den Denken, es ist cool. Sehr gut bekannt, welche den Kommis seine Hand. Zeit der betrügerische Spiel, ich mein den Orden all wie Ziel. Yeah.